Stimmen ist die Welt dir zu leise. Hörst du auf zu brennen, wenn dir schwarz vor Augen wird? Keine Angst, es wird gleich wieder was ruhiger. Ich hab schon gedacht, du wirst gleich anfangen rumzuschreien. Frag nicht wie lang, frag nicht wie weit, schlag einfach rein. Sag, wie lange willst du bloß noch warten? Sag, gefällt dir das hier alles denn wirklich so gut? Hast du nicht eigentlich mehr erwartet? Hast du nicht genug oder doch schon viel zu sehr? Frag nicht, wie lange.